dem Führerhauptquartier gibt das Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen. Rekapitulation oder das unaufhaltsame Ende eines großdeutschen Jahrtausends. Historisches Material aus den Tonarchiven und Zeugnisse erlittener Zeitgenossenschaft, zusammengestellt und hörbar gemacht aus 40-jährigem Abstand von Norbert Schäffer und Willi H. Thiem. Zweiter Teil: Ausweitung.